Die Ideale von Friedrich von Schiller. So willst du treulos von mir scheiden, mit deinen holden Phantasien, mit deinen Schmerzen, deinen Freuden, mit allen unerbittlich fliehn? Kann nichts dich, Fliehende, verweilen, o meines Lebens goldne Zeit? Vergebens, deine Wellen eilen hinab ins Meer der Ewigkeit. Erloschen sind die heitern Sonnen, die meiner Jugend Fahrt erhellt, die Ideale sind zerronnen, die einst das trunkne Herz geschwellt. Er ist dahin, der süße Glaube an Wesen, die mein Traum gebar, der rauen Wirklichkeit zum Raube, was einst so schön, so göttlich war. Wie einst mit flehendem Verlangen Pygmalion den Stein umschloß, bis in des Marmors kalte Wangen Empfindung glühend sich ergoß, so schlang ich mich mit Liebesarmen um die Natur mit Jugendlust, bis sie zu atmen, zu erwarmen, begann an meiner Dichterbrust. Und teilend meine Flammentriebe, die Stumme eine Sprache fand, mir wiedergab den Kuss der Liebe und meines Herzens Klang verstand. Da lebte mir der Baum, die Rose, mir sang der Quellen Silberfall, es fühlte selbst das Seelenlose von meines Lebens Widerhall. Es dehnte mit allmächt'gem Streben die enge Brust einkreisend all, herauszutreten in das Leben, in Tat und Wort, in Bild und Schall. Wie groß war diese Welt gestaltet, solang die Knospe sie noch barg, wie wenig, ach, hat sich entfaltet, dies wenige, wie klein und karg. Wie sprang von kühnem Mut beflügelt, beglückt in seines Traumes Wahn, von keiner Sorge noch gezügelt, der Jüngling in des Lebens Bahn, bis an des Äthers bleiste Sterne erhob ihn der Entwürfe Flug, nichts war so hoch und nichts so ferne, wohin ihr Flügel ihn nicht trug. Wie leicht ward er dahingetragen, was war dem Glücklichen zu schwer, wie tanzte vor des Lebens Wagen die luftige Begleitung her. Die Liebe mit dem süßen Lohne, das Glück mit seinem goldnen Kranz, der Ruhm mit seiner Sternenkrone, die Wahrheit in der Sonne Glanz. Doch ach, schon auf des Weges Mitte verloren die Begleiter sich, sie wandten treulos ihre Schritte, und einer nach dem andern wich. Leichtfüßig war das Glück entflogen, des Wissens Durst blieb ungestillt, des Zweifels finstre Wetter zogen sich um der Wahrheit Sonnenbild. Ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze auf der gemeinen Stirn entweiht, ach, allzu schnell, nach kurzem Lenze, entfloh die schöne Liebeszeit. Und immer stiller ward's und immer verlassener auf dem rauen Steg, kaum warf noch einen bleichen Schimmer die Hoffnung auf den finstern Weg. Von all dem rauschenden Geleite, wer harrte liebend bei mir aus? Wer steht mir tröstend noch zur Seite und folgt mir bis zum finstern Haus? Du, die du alle Wunden heilest, der Freundschaft, leise, zarte Hand, des Lebens Bürden liebend teilest, du, die ich frühe sucht und fand. Und du, die gern sich mit ihr gattet, wie sie der Seele Sturm beschwört, Beschäftigung, die nie ermattet, die langsam schafft, doch nie zerstört, die zu dem Bau der Ewigkeiten zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht, doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht.